was nur du spürst. Zur zweiten Gruppe der Dinge gehört alles, was du spürst und fühlst, was außer dir aber niemand sehen oder anfassen kann. Es sind Dinge, die ausschließlich in deinem Kopf existieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Schmerz. Wenn du dir den Zeh an einem Tischbein stößt, spürst nur du den Schmerz. Weder der Tisch noch dein Vater fühlen ihn. Wenn du Autsch schreist und dein Vater angerannt kommt, um zu sehen, was los ist, musst du es ihm erklären. Mein Zeh tut weh, denn er selber spürt natürlich nichts. Und wenn er mit dir zur Ärztin geht, spürt auch sie den Schmerz nicht. Wo genau tut's denn weh, muss sie dich fragen. Denn du bist der einzige Mensch auf der Welt, der dazu etwas sagen kann. Auch Träume finden nur in deinem Kopf statt. Wenn deine Schwester dich beim Schlafen beobachtet und sieht, wie du mit den Armen fuchtelst, kann sie unmöglich wissen, ob du in deinem Traum schwimmst oder fliegst oder ein Orchester dirigierst. Manche Kinder haben, wenn sie klein sind, einen ausgedachten Freund, einen, den nur sie hören und sehen können. Vielleicht hat deine kleine Schwester ja auch einen. Einen, den sie zum Beispiel Gogo nennt und mit dem sie spielt und redet. Später, wenn sie nicht mehr an Gogo glaubt, wird er einfach verschwinden. Schon allein deshalb, weil außer ihr niemand Gogo je gesehen oder gehört hat. Alte Königreiche und moderne Staaten sind nicht wie Schmerz, Träume oder ein ausgedachter Freund. Selbst wenn du aufhörst, an dein Land zu glauben, verschwindet es nicht einfach. Denn Millionen andere Menschen glauben weiterhin daran.